إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، درسنا باللغتين العربية والألمانية، ونتابع في رياض الصالحين باب الإيثار والمواساة Altruismus und Tröstung. Machen wir weiter mit Allah auf Arabisch und Deutsch. Und zwar, وعن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. Rawahu Muslim. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. هذا الرجل كان رجلا الله أعلم فقير محتاج، فأتى وينظر على راحلة وينظر يمينا وشمالا، فالنبي لما رآه أنه محتاج قال من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الظهر هو الراحلة، يعني الإنسان الذي يكون على ظهره الراحلة، على ظهر الدابة. طبعا يعني الإنسان إذا كان عنده دابة واحدة ما يكون عنده فضل دابة أو كثير من ذلك، ولكن هذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن حسن خطابه صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان الذي عنده شيء زائد عن حاجته فليعد بهذا الزائد من حاجته على غيره، على غيره، سواء من الطعام أو الشراب أو الرحل، وهذا كله من باب الإيثار، من باب الإيثار. ولذلك يا أخوة بارك الله فيكم جزاكم الله خير، كما ذكرنا في المرة السابقة أن الإيثار لا يكون في أمور الفرائض، ما في إيثار، وأما في الأمور المستحبة فلا بأس به، وأما في أمور الدنيا فهو شيء مستحب للإنسان أن يؤثر، إلا الشيء الذي ما يزيد عن حاجته. وفي هذا أمر عظيم بين المسلمين، أن الإنسان إذا كان عنده شيء زائد فيعطيه للآخرين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Wir sind bei Hadith 571 bei mir, 566 bei euch. Abu Sa'id al-Khudari, رضوان الله عليه, erzählte, einmal, als wir mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf der Reise waren, kam ein Mann auf seinen Reittier geritten und fing an, nach links und rechts zu blicken. Herauf sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer auch immer ein Reittier erübrigen kann, sollte es dem, der keines hat, schenken. Und wer von seiner Wegzehrung übrig hat, der sollte sie dem weitergeben, der keine hat. Dann fuhr er, sallallahu alaihi wasallam, damit fort, jede Art von Besitz zu erwähnen, bis wir meinten, dass keiner von uns überhaupt ein Recht dazu habe, etwas, das er übrig habe, zu behalten. Und das ist bei Muslim überliefert. Natürlich, barakallahu fikum, unser Kapitel ist über dieses Thema genau. Das bedeutet, dass man anderen tröstet, anderen tröstet, und Tröstung, Tröstung das kann mit Vermögen Wort, Handlung und natürlich mit der Kraft sein. Dass du kannst jemanden trösten, indem du Vermögen gibst, ein gutes Wort sagst, eine gute Handlung, du unterstützt diese Person mit deiner Kraft. Und dann Altruismus, das ist ein schwieriges Wort, Altruismus, sagt man auch. Das ist, wenn du etwas, da gibst du anderen Vorzug. Du gibst anderen Vorzug. Und dir, barakallahu fikum, oder du gewährst andere Vorzug. Das Hadith ist von Abu Sa'id, radhiyallahu alayhi. Abu Sa'id Al-Khudari. Könnte man Y auch machen. Abu Sa'id Al-Khudari. Sie waren auf der Reise und dann kam dieser Mann und er hat nicht viel gehabt. Der Prophet sallam sagte, wer übrig hat, vor übrig. Erstens, das war Reittier. Natürlich im Arabischen, da sagt man Dahar. Reittier. Dahar, was bedeutet Dahar hier, damit ihr versteht? Das geht um Rücken. Und das geht um die Rücken von Reittier. Das wird, da sitzt man drauf. Und normalerweise eine Person reitet auf ein Reittier und nicht mehr. Aber der Prophet sallam wollte ihnen beibringen, dass sie teilen. Dass sie teilen und dass sie anderen helfen, dass sie anderen geben. Und hier, deshalb sagt der Professor, wer etwas übrig hat so von Reittieren, dann sollte das einem anderen geben. Das wird angenommen, du hast zwei Reittiere. Dann nimmst du eins und das andere gibst du einem Bruder von dir. Und dann sagt er, wer Moment, ich mache das. Admin, jetzt bist du frei. Ja, da musst du aber eine andere Seite nehmen. Ja, hier die 52 kannst du nehmen. Du bist jetzt frei. Du kannst schreiben, dann schreibe ich in einer anderen Seite. Genau. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Ja. Wie ich schon erzählt habe, das geht um, ja, erstmal Reittier, sagt er. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, Azad, das ist Weg, was du für deinen Weg brauchst, wenn du, wie sagt man, Proviant. Ja, Proviant, sagt man, Proviant, so. Das wird dein Proviant. Normalerweise du hast Wasser, das wird Getränke, du hast Essen und du hast Sachen, die du brauchst für deine Reise, für deinen Weg. Der Prophet sallam hat davon, wenn du auf der Reise bist, natürlich du brauchst barakallahu fikum, bestimmte Themen, damit sie bei dir sind. Damit sie bei dir sind und du brauchst das auf dem Weg. Aber der Prophet sallam sagte, wer Wegzehrung auch dabei hat, der soll das anderen geben. Die Sahabe haben daraus verstanden. Das bedeutet, wenn du genug hast, wenn du genug hast, dann gibst du anderen von dem, was du genug hast. Und du sollst nicht mehr behalten, außer was du brauchst. Natürlich, das ist keine Pflicht jetzt. Das ist keine Pflicht in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum. Aber das beweist dieser Altruismus und das beweist diese Tröstung. Dein Bruder ist, du bist auf der Reise, der braucht, dann gibst du ihm und dann leistest du ihm Vorrang in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und das belegt auch die Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und das belegt seine Art und Weise, wie er mit den Leuten gesprochen hat. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Wie wir schon gesagt haben, Altruismus, wir haben drei Fälle. Einmal, das ist in der Pflichten der Religion, da gibt es nicht. In Pflichten der Religion gibt es nicht Vorrang oder Vorzug zu geben. Du musst beten, du lässt nicht einen anderen beten. Sagst, ja, ich gebe meinen Bruder. Na, das ist falsch. Das ist falsch. Dann haben wir in den Themen der Religion, die empfehlenswert sind, empfohlen. Neue Rechtschreibung. Empfohlen. Barakallahu fikum, zakumullahu khairan. Ja, die Gelehrten, die haben unterschiedliche Ansichten. Manche sagen ja, nein. Aber eigentlich, das hängt von deiner Person ab und von deiner Situation. Drittens, in weltlichen Themen. Daher kann man natürlich das geben. Es gibt in der arabischen natürlich Geschichte, dass drei Leute, barakallahu fikum, in einer Schlacht und die sind, man sagt, das war in Yarmouk. Und da waren drei Leute, unter anderem Ikrima bin Abi Jahl. Und zwar, barakallahu fikum, diese drei Leute, die waren verletzt. Das war, als Khalid ibn Walid gegen die Römer gekämpft hat. Und die waren verletzt, die drei. Und dann kamen die Leute, die haben unter den Verletzten gesucht, vielleicht finden sie jemanden, der noch am Leben ist. Ja, und dann haben sie einer gehört, der sagt, die wollten ihm Wasser geben. Da hat er gehört einen anderen, der sagt, gib mir. Da hat er gesagt, geht erstmal zu meinem Bruder, der braucht mehr. Dann sind sie zu dem anderen gegangen, dann haben sie noch einen dritten gehört. Ja, die sagt, haben gesagt, geht zu ihm. Die waren beim dritten, der war gestorben. Dann kamen sie zum zweiten gestorben, zum ersten gestorben. Ich meine, die haben ihr Leben hier geopfert, dass das ihre Brüder etwas bekommen. Und das ist natürlich ein Beispiel von Al-Ithar, von dieser Altruismus, dass man anderen Vorzug gewährt. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, an imra'atan جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ببردة من سوجد فقالت مسجتها بيدي لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فقال فلان اكسنيها ما أحسنها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه فكفنه عفوا فكانت كفنه سبحان الله يا أخوة بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم محتاج هذه مسألة الدنيا انتبه هذه مسألة الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم محتاج للإزار، يعني محتاج لشيء، وهذه المرأة هدت النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة، هي العباية، هدت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاجها. فهذا الرجل قال: يا رسول الله ما أحسنها، يعني جميلة، أعطنيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، إذا أحد طلب منه شيء يعطيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من احتياجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وطواها لأنه ما عنده شيء يلبس صلى الله عليه وسلم، فأعطاه إياها. فقال له الناس: ما أحسن، يعني هذا الذي فعلته ليس بالشيء الحسن. فقال: والله ما أخذتها محتاجا، إنما أريد أن تكون كفني، أن تكون كفني. وطبعا يا أخو بارك الله فيكم، يعني هذه لامست جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال سهل: نعم كانت كفن هذا الرجل، كانت كفن هذا الرجل. فانظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بحاجة، وعلى الرغم من هذا أنه يعطي الحاجة والتي يحتاجها لغيره صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيكم. سهل ابن سعد رضوان الله عليه أتسيلته بس أين فخاو أين بس أين فخاو أين زلفس جذيبتن أمهنج zum Propheten صلى الله عليه وسلم brachte und zu ihm sprach: Ich habe diesen mit meinen eigenen Händen gewerbt, damit du ihn anziehst. Der Prophet صلى الله عليه وسلم nahm ihn an, weil er sie brauchte. Der Prophet صلى الله عليه وسلم Umhang, der Umhang, oder? Der Umhang. Ja, der Prophet صلى الله عليه وسلم nahm ihn an, weil er sie brauchte, weil er ihn brauchte. Meine, wir können ein bisschen noch Grammatik, ja, weil er ihn brauchte und kam dann zu uns heraus, Sahel sagt, und kam er zu uns heraus und trug ihn als Untergewand. Jemand sagte: Kann ich ihn haben? Er ist sehr schön. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ja. Und er blieb eine Zeit lang bei uns sitzen und ging wieder und sandte ihn den Umhang und sandte den Umhang ihm oder sandte ihm den Umhang, den Umhang. So sagt man, oder? Ihm kommt vor Umhang. Zusammengelegt. Einige Leute sagten zu ihm: Das war nicht, das wird zu diesem Mann, das war nicht gut, was du getan hast. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hatte ihn angezogen, weil er ihn brauchte. Du aber batest ihn darum, obwohl du weißt, dass er niemandem etwas abschlagen kann, der ihn um etwas bittet. Er doch sagte, der Mann: Ich habe ihn wahrlich nicht darum gebeten, um ihn zu tragen. Ich bat ihn darum, damit es für mich als Leichentuch verwendet wird, wenn ich sterbe. Sahel sagte: Und in der Tat wurde dieser Mantel, dieser Umhang, sein Leichentuch. Das ist bei Al-Bukhari überliefert. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Erstmal eine Frau kommt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und gibt ihm ein Gewand oder ein Burda. Burda ist normalerweise diese Abai, das wird was man anzieht. Dieser Gewand, was von vorne offen ist, das ist Burda. Al Burda ist ein Umhang, was von vorne ein Umhang. Und diese Frau Umhang oder Gewand. Aber Gewand ist zu von vorne. Umhang ist offen. Aber weil das ist auf Deutsch gibt nicht Burda. Auf jeden Fall. Diese Frau kam und sagte: Ich habe das selber mit meinen Händen für dich gemacht, o Gesandter Allahs. Der Prophet sallam hat ihn genommen. Warum? Weil er das brauchte. Der Prophet sallam brauchte diesen Umhang. Deshalb hat er das genommen. Und er hat das angezogen. Abaya, Abaya. Er hat das angezogen, sallallahu alaihi wasallam, und er kam raus. Dann kam ein Mann. Ein Mann sagte: Oh, das ist schön. Gib mir das, o Gesandter Allahs. Er hat das verlangt. Der Prophet blieb ein bisschen und dann ist er reingegangen. Er hat das zusammengepackt und er hat ihm das gegeben. Die Leute haben gesagt: Du hast schlecht gemacht. Du weißt doch, dass der Prophet sallam das braucht. Und du weißt auch, wenn jemand den Propheten sallam um etwas bittet, dann sagt er nicht nein. Warum hast du das getan? Er sagte: Ich brauche den Umhang nicht. Oder Gewand, damit ich das anziehe. Ich brauche das nicht für Anziehen. Sondern ich möchte, wenn ich sterbe, dass dieser Umhang mein Leichentuch wird. Und das war in der Tatsache so. Oder in der Tat war das. Ja, der Mann. Das war in der Tat. Als dieser Mann nochmal Barakallahu fikum. Ein Mann bat den Propheten sallam um diesen Umhang. Der Prophet gab es, und das ist hier etwas, was wir gesagt haben. Die Person wollte natürlich, dass er diesen Gewand vom Propheten sallam bei sich haben, damit er am letzten, das wird, wenn er stirbt, damit das ein Leichentuch wird. Und das ist okay. Wenn wir etwas wissen heute, dass etwas vom Propheten sallam echt ist, dann kannst du Segen dabei suchen. Aber glaubt nicht, was diese vielen Lügner heute sagen. Einer hat Haar vom Propheten und einer hat was vom Propheten. Das ist alles gelogen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Uns gibt keine Belege. Sagt man, in Istanbul gibt es sowas und so. Naja, lass mal. Möge Allah uns bewahren. Ja. Ja, jeder hat etwas. Möge Allah. Das ist, aber hier, das geht um Isar. Barakallahu fikum, überlegt euch, der Prophet selber, und das ist, was wir gesagt haben, in Dunya macht man Isar eigentlich mehr als in den anderen, die Themen der Religion. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, in religiösen Themen gibt es kein Isar. Es gibt keinen Altruismus in den Themen der Religion, nur in Themen der Dunya. Nach dem Unterricht. Wenn ich die Tür aufmache, wir reden jetzt über dieses Hadith, am Ende reden wir über Berge. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم سبحان الله. يا أخوة الأشعريين هنا الأشعريون ليسوا بمعنى الأشاعرة ها؟ انتبه الأشعريون هي قبيلة أبو موسى الأشعري شوف الأشعري نقول يعني هو بيت من بيوتات العرب فإذا أرملوا يعني إذا نقص عندهم ليش يقول واحد أرمل لأنه زوجته ماتت فقد شيء فإذا أرملوا يعني ما بقى عندهم طعام أو قارب الزاد عندهم أنه ينفذ ماذا فعلوا جمعوا الطعام اللي عندهم جميعا وتقاسموه بالسوية يعني كل واحد يتكافل مع الآخر وهذا يسمى نظام التكافل الاجتماعي هذا هو تماما التكافل الاجتماعي أنه يجمع الطعام وكل واحد يأخذ بالسوية إذا نقص هذا الطعام قال هؤلاء مني وأنا منهم إن أنا منهم وهم مني إن هذا الفعل الذي يفعلوه وفعل مدحه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نسبهم إليه أي أنهم على سنته صلى الله عليه وسلم وهو منهم في هذا أي أنه هو أيضا يعطي ويواسي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على فكرة هذا الحديث يأخذ الكثير من العلم في مسألة التأمين في مسألة التأمين ومسألة الضمانات الاجتماعية بالنسبة للعمال وبالنسبة للضمان الأسري في بلاد المسلمين اليوم يأخذ هذا بالذات ولكن يختلف عن التأمين الموجود على كل ليس موضوعنا هذا وإنما بارك الله فيكم انظروا حتى لا يقول قائل أنه نحن هذه الأمور كلها اخترعها الغرب لا إنها موجودة في ديننا يجمعوا الأقوال والزائد عندهم ويتقاسموها والذي يريد يأخذ والذي عنده ما يأخذ إنما يعطي فضل المال الذي عنده فلو كان هذا موجود اليوم في بيت مال المسلمين وأمة المسلمين وكان رأينا فقراء تصور أنت مدينة 5000 فيها 1000 فقير والـ4000 مو فقراء وعندهم زائد فهؤلاء الـ4000 كل واحد لو أعطى كل واحد ربع زائد عنده لا أطعموا 1000 لا أطعموا 1000 لذلك هذا الذي كان يفعله الأشعريون رضوان الله عليه بارك الله فيكم جزاك الله خيرا أبو موسى الأشعري أتسيلت داس دا قزنت الله زاكت جيفيس هلتي زب دا أشعريون سو زامن wenn ihre Rückzehrung auf einem Feldzug zu Neige geht oder wenn sich ihre Nahrungsmittelvorräte in Medina erschöpfen, so sammeln sie alles, was sie noch haben, in einem Tuch zusammen und verteilen es untereinander, zu gleichen Teilen. So gehören sie zu mir und ich zu ihnen. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das ist eine sehr schöne Überlieferung. Und das ist diese, Barakallahu fikum, das ist diese Haltung, diese Zivilcourage, was man heute sagt. Und das ist diese Unterstützung unter der Bevölkerung. Das ist das soziale System eigentlich. Manche Leute denken, dass es dieses soziale System und dass diese Unterstützung untereinander, unter der Bevölkerung und dass dieser Zusammenhalt von der Bevölkerung, dass dies etwas Erfundenes ist und die Europäer haben das erfunden oder entdeckt oder entwickelt. Auf keinen Fall. Das war bei uns im Islam und das ist ein Beweis dafür. Was war die Sache? Al-Ash'ariyun. Ash'ariyun. Al-Ash'ariyun, die sind nicht Al-Ash'a'ira, ha? Al-Ash'a'ira sind anders als Al-Ash'ariyun. Aufpassen bitte. Al-Ash'a'ira ist eine Glaubensrichtung unter Muslimen. Und die Leute, die Al-Ash'a'ira heißen, die sind die Anhänger von Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Er ist kein Sahabi. Er kam ungefähr nach 250, ungefähr 270 war er geboren. Das wird das Al-Ash'ariyun, aber die sind Stamm, arabischer Stamm, Sippe, unter anderem Abu Malik Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, die sind verschiedene von Abu Musa Al-Ash'ari, Al-Ash'ariyun. Aufpassen, das ist Barakallahu fikum. Das sind zwei Themen, erstmal damit man versteht. Was haben diese Al-Ash'ariyun, Entschuldigung, gemacht? Als sie auf Feldzug waren oder in Medina waren und sie haben gemerkt, dass ihr Wegzehrung oder dass ihr Nahrung, Mittel, dass es weniger geworden ist, dann haben sie sich alle versammelt und jeder hat etwas gegeben. Und die haben alles gesammelt. Und dann haben sie das geteilt unter sich. Jeder nimmt ein Stück davon. Der Prophet sagte, die sind von mir, ich bin von ihnen. Die gehören zu mir, ich gehöre zu ihnen. Das heißt, diese Handlung, was sie machen, das ist die Handlung von Nubuwa, vom Prophetentum. Das ist die Handlung, dass man das teilt, weil die anderen brauchen. Und das ist genau das soziale System heute, was man sagt, soziales System. Was ist soziales System? Wenn du brauchst und andere haben, dann gibst du ihnen. Und das ist auch mittlerweile, man sagt, das ist auch das System von Versicherungen, aber nicht Versicherungen, die wirtschaftlich sind, sondern diese Versicherung, die natürlich für die Altersvorsorge gedacht sind. Oder wenn man einen Betrieb zum Beispiel arbeitet, dass man später etwas bekommt. Aber nicht jetzt mit den Bedingungen, die heute oder mit den, sage ich jetzt, mit den Formen, die man heute sieht, sondern mit einer Form, wie Al-Ash'ariyun zur Zeit von Propheten Muhammad zusammen gemacht haben. Überleg dir. Zum Beispiel jetzt, wir sind ein paar Leute. 10 Leute. Diese 10 Leute, sag mal, 7 von ihnen haben genug. Und 3 sind arm. Überleg dir, jeder von diesen 7, der gibt nur etwas von dem, was er übrig hat. Die 3, die werden nicht mehr arm sein, weil sie von den anderen bekommen. Und das ist, was sie gemacht haben, genau. Du gibst, erstmal, diese Leute sind ehrlich. Sie verstecken nicht. Und sie wollen, dass die anderen auch leben. Deshalb man sagt heute, wenn die Banken und wenn das Wirtschaftssystem der Welt nur 1,5% von den Gewinnen spendet, dann wird auf dieser Erde kein armer Mensch mehr bleiben. Und in unserer Religion, das ist 2,5%, du gibst deinen Zakat. Aber diese Leute, die geben nicht Zakat dabei. Nein! Die geben nicht Zakat, sondern die geben alle zusammen, damit jeder einen Teil bekommt und damit alle Nahrung haben und zum Essen haben. Manche sagen, das ist sozusagen Kommunismus-Sozialismus-System. Das ist nicht Kommunismus-Sozialismus-System, sondern das ist ein System, das man selber bekommt und anderen gibt und damit keiner die anderen anschaut und sagt, ich habe euch gegeben. Nein, wir haben alle gegeben und wir haben alle genommen und keiner kann behaupten, kein den anderen Vorhaltungen machen. Und deshalb diese Handlung ist sehr gut, was sie gemacht haben. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. So, und barakallahu fikum, kommen wir zu Ende von diesem Kapitel auch. Das wird Kapitel 62 und wir sind jetzt bei Kapitel 63. Wir sind nicht alle, fangen wir das nächste Mal an. 5.3.12. Khairan shab. Tfaddal, jetzt hast du Frage, bitteschön. Was war deine Frage? Ich habe gesagt, diese Religion gibt es nicht, ja? Weil zum Beispiel, wenn man die zweite Mal ins Hajj fahren, kann ich von ihm bitten, dass er meine Reise macht, aber seine zweite weglässt. Sein? Seine zweite. Also seine zweite ist schon, Pflicht hat er schon zum Beispiel, aber ich will zweite oder drittes Mal hin. Eine Person will zweite oder dritte Mal, der kann das machen. Aber zum Beispiel, der sieht einen Muslim und dieser Muslim, der hat niemals Hajj gemacht und der ist alt und so weiter und der hat nichts. Dann sag ich ihm, schau mal, ich habe 2-3 Mal Hajj gemacht. Hier, nimm, mach Hajj. Dann bekommt man Lohn dafür und da hat man das gemacht. Aber kann die andere, die andere Person ihn fragen, ob er selber? Der kann. Der kann. Der kann. Das ist kein Problem. Na. Ja? Chef, was Sie gestern nicht erzählt haben. Welches? Ja, der Bekleidung. Wie viel haben die rausgegeben? Was meinst du rausgegeben? Moment. Welches Hadith? Letzten, du hast gesagt erste. Letzten, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Wir wissen nicht. Sie haben das, was sie übrig gehabt haben. Schau mal, zum Beispiel. Du hast zum Beispiel 5 Kilogramm angenommen. Roggen. Ja? Und der andere hat 5 Kilogramm Weizen. Okay. Das andere hat was und so weiter. Jetzt, die haben alles gegeben. Alles haben sie gesammelt. Angenommen, die sind 10 Leute. 10 Leute. Dann haben sie, okay, 10 Leute, also du bekommst halben Kilo, 500 Gramm Roggen. 500 Gramm so. Und jeder von diesen 10 hat das Gleiche bekommen. Und somit haben sie alle das Gleiche. Nein, das ist nicht. Aber das war von mir, als ich gesagt habe, 2,5%. 2,5% ist unser Zakat. Das heißt, wenn du zum Beispiel 84 Gramm Gold hast, oder Wert von diesen 84 Gramm, dann 2,5% nach einem Jahr gibst du an die Armen. Heute die Banken, die haben Trillionen und Billionen. Ja, wenn sie nur 1,5% von dem Gewinn an die Armen geben, haben wir, wie viele Millionen haben wir? Wir haben ungefähr 300 Millionen, man sagt, das sind Arm. Arm, unter Armutgrenze. Diese 300 Millionen Menschen, die werden nicht mehr so leben. Ja. Wallahu a'lam. Khair, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.